Deutschlandfunk Kultur Tonart. Nicht nur in der ersten Woche des neuen Jahres widmen wir uns neuen Bands, Bands, die 2019 noch erfolgreicher werden werden. In einer kleinen Reihe treffen wir uns diese Woche hier mit Newcomer-Bands jeden Tag und blicken auf das Jahr voraus. Gestern war das Berliner R&B-Projekt Madani zu Gast. Heute haben wir die Erregung öffentlicher Erregung, eine Krautpunk-Band zwischen Hamburg und Berlin. Hier ein Ausschnitt aus ihrem Song Ich tanze rüber von der EPT. NG, das steht für The Next Generation. Star Trek und Science Fiction Fans wissen, was das ist. Anja Kasten ist es, die da singt, und ihr Schlagzeuger Michael Schmidt, zwei der vier Personen, die bei Erregung öffentlicher Erregung spielen. Die waren vor der Sendung bei uns im Studio und ich habe sie zuerst gefragt, wie denn das neue Jahr wie 2019 begonnen hat, privat oder professionell. Also haben sie nur gefeiert oder auch gespielt an Silvester? Ich glaube, wir haben privat gefeiert. Ja, nee, das ist unser erster professioneller Amateurauftritt, den wir in dem Jahr haben. Okay. Professioneller Amateurauftritt. Das klingt sehr, sehr sympathisch. Sie klingen, das schreiben Sie ja auch selbst, nach deutscher Musik aus den 80er Jahren. Und damit meine ich nicht Nicole, sondern eher Bands wie Ideal mit Annette Humpe zum Beispiel. Was hat der Sound von damals denn mit heute zu tun? Und was hat vielleicht der Zeitgeist von damals mit Ihnen heute zu tun? Ich glaube, nicht wahnsinnig viel. Wir machen eigentlich Musik so, wie sie uns gefällt. Ich glaube, wir haben ähnliche Ansatzpunkte, wie wir an die Sachen rangehen, und zwar, dass es nicht so kompliziert ist und dass es, oder wir haben es öfter mal als Primärreize und einfache Wahrheiten beschrieben und darum geht es da so ein bisschen und das fanden wir irgendwie gut und machen wir so weiter. Also ich glaube, wir können uns schlecht in ein Gefühl von den 80ern reinversetzen, weil wir da gerade erst geboren sind, und also bei mir zu Hause lief nicht wahnsinnig viel Gang of Four oder Ideal, sondern es kam Nicole. So. Ja, Nicole, Gott sei Dank auch nicht. Ja, ich glaube, das war so eine natürliche Entwicklung dahin, beeinflusst aus mehreren Musikrichtungen. Also musikalisch hat da viel Punk mit reingespielt. Und ich glaube, also der Gesang hat sich da auch ganz natürlich dahin entwickelt. Also ich habe ja am Anfang auf Englisch geschrieben, wie man das so macht, glaube ich, oder wie viele das machen. Und dann war ich damit aber nie so wirklich zufrieden. Ich fand, ich konnte nicht alles, was ich da sagen wollte, auf Englisch ausdrücken, weil wenn man nicht Muttersprachler ist, fehlen da einfach einem die Wörter. Und so habe ich es einfach mal auf Deutsch probiert. Und wenn man sich dann für deutschsprachige Musik interessiert, kommt man, glaube ich, zwangsläufig so auf die 80er. Und die Art auf Deutsch zu singen. Wenn man auch noch Gitarre in der Band hat, ne? Weil sonst konnte man ja auch auf Soul irgendwie kommen, der ja auch eine große Welle hatte. Wo stehen Sie denn mit Ihrer amateurprofessionellen Karriere gerade? Wir arbeiten weiter an neuen Stücken und versuchen jetzt, also wir machen einfach weiter, um es weiter selber anzuhören. Also ich finde, mir ist es eigentlich das Wichtigste, dass wir es selber gut finden und selber da das so in Dauerschleife hören, und dafür muss man so ein bisschen arbeiten, und gerade wenn man so eine Fernbeziehung Hamburg-Berlin hat, muss man da einfach ran, um wieder neue Stücke zu machen, und das fällt uns aber eigentlich ganz relativ einfach. Also wird 2019 so wie 2018 schon war? Also wir planen ein Album. Ja. Das verraten wir vielleicht. Genau, weil hier bisher an dieser gab Stelle. Es nur EPs, ne? Genau. Genau. Und also wir haben immer Lust, neue Lieder zu schreiben. Wir haben immer die Energie, was Neues zu machen. Und daher schreiben wir immer neue Sachen, wenn wir uns treffen. Und ja, ich glaube, es wird ein Album voraussichtlich Ende des Jahres geben. Sie stapeln tief, haben Sie schon immer gemacht. Stapeln tief, aber auch, wenn man sich Ihre Social-Media-Strategie anguckt. Facebook, Bandcamp werden irgendwie bespielt, aber jetzt auch nicht irgendwie so wahnsinnig expressiv und in einer hohen Frequenz. Bei Instagram sind Sie gar nicht oder ich habe Sie da nicht gefunden. Nee. Was ist denn Ihre Social-Media-Strategie? Oder Wir haben nicht so richtig eine, weil es uns aber auch weniger interessiert. Wenn ich mir so andere Bands anschaue von Leuten, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre jünger sind, die sind einfach viel mehr damit aufgewachsen und sind auch viel mehr persönlich auf Facebook unterwegs und in Instagram und so. Und das ist das nicht wichtig, wir, als Amateur, professionelle Newcomer-Band? Was ist denn wichtig? Also wir, ja. Ich glaube, man muss es wahrscheinlich machen, wenn man die Karriere anstrebt. Wir machen Musik, weil wir Lust drauf haben und so machen wir auch unseren Facebook-Account irgendwie. Wir posten da auch die Sachen, die wir mögen. Viel so Comic-Zeug und so. Also ist alles nicht so auf die Band und die Karriere ausgelegt. Und ich glaube, deshalb betreiben wir das nicht so intensiv wie andere Bands. Ich wünsche Ihnen dabei bei dieser entspannten Haltung, die auch irgendwie zu den 80ern passt, so Antikonsum, viel Erfolg im neuen Jahr. Dankeschön.